Die südindische Sängerin Janhavi Jayaprakash bringt uns nun den antiken Raga Hindol zu Gehör. Dieser einfache Raga versinnbildlicht die Liebe und die Schönheit der Gottheit Krishna. Janhavi Jayaprakash begeisterte besonders in Europa, in den Niederlanden eine Vielzahl von Musikinteressierten mit Seminarangeboten und in Workshops, am Konservatorium in Amsterdam und in Zusammenarbeit mit der Internationalen Gesellschaft für Mikrotonale Musik, der Huygens-Fokker-Stiftung. Diese Ausnahmekünstlerin starb 2002 unerwartet im Alter von nur 52 Jahren an einem Herzinfarkt. Die Amsterdam-Community hat mit dem Label Carnatic Lab Records im Jahre 2007 zu Ehren von Janhavi Jayaprakash die CD Legacy veröffentlicht. Ganga. Sundar Prinzip in der indischen Klassik, wie man die Noten innerhalb einer Skala innerhalb des tonalen Raumes einer Oktav anordnet, findet man bereits vor Bharatamunis Natyashastra. Allerdings ist es der Verdienst des Musikwissenschaftlers, dass er uns durch seine Verfeinerungen zu drei Grundskalen führt, aus denen sich die Modifizierungen der Ragaskalen, die Anzahl der für das menschliche Ohr hörbaren Mikrotöne der sogenannten Sutis und ihre Messbarkeit ableiten lassen. Shatachakrama, Madhyamakrama und Gandharkrama. Letztere findet aber keine praktische Anwendung. Bharatamuni befand, dass zwei Grundskalen ausreichend seien, um darin alle Aspekte der Musik aufzuzeigen. Der Gebrauch von Gandharkrama wird den himmlischen Göttern vorbehalten. In der Shatachakrama wird der Bezug der fünften Stufe Paar zur ersten Stufe, dem Grundton Sa, erklärt. Shatacha bedeutet, den Sechsen zur Geburt zu verhelfen. Gemeint sind die sechs weiteren Hauptnoten. Die Beziehung von Re, der zweiten Note, mit der fünften Stufe Paar wird in der Madhyamakrama dargestellt. Damit wird für den Schüler wie auch für den Hörer erfahrbar, dass die Mikrotöne, die 22 Shrutis, aus denen eine Oktav gebildet wird, in fünf Klassen unterschieden werden können. Denn nicht alle Shrutis gleichen sich in der Hörwahrnehmung. Damit wird auch das Konzept der Shrutis und ihre Funktion innerhalb einer Ragaskala deutlich, die aus maximal 7 Hauptnoten, in der Regel wenigstens aus 5, besteht. Je nach Auswahl bestimmter Shrutis erwecken sie bei dem Hörer einen eigenständig emotionalen Ausdruck, der nicht durch die Hauptnoten entsteht. Das Klangbild einer jeden einzelnen Note wird durch die Auswahl dieser Shrutis, dieser Mikrotöne, bestimmt. Wiederum wird jede Note, zu der 2, 3 oder 4 Shrutis gehören können, durch den ersten Shruti definiert. Das heißt, es existiert immer eine Beziehung zur Referenzebene des Grundtons. Anders als in der westlichen Musik kann dieser Grundton unterschiedlich gestimmt werden. Häufig verwenden die Musiker ein S oder E, selten das uns bekannte C. Das Label Nimbus Records veröffentlichte im Jahre 2006 die CD Three Ragas for Solo Violin. Kein geringerer als das Multitalent Dr. L. Subramaniam aus Südindien, gleichermaßen bewandert in der südindischen wie westlichen Klassik und als Filmkomponist, wird uns den Ragam Vasantapriya spielen. Vasantapriya ist die südindische Form des nordindischen Frühlingsragas Vasanta oder Basant. Dieser antike Raga entstand im 8. Jahrhundert. Basant kann zu jeder Tages- und Nachtzeit gespielt werden und symbolisiert die Vitalität und Lebensfreude des Frühlings. In der aufsteigenden Skala entfällt die zweite und fünfte Stufe, Re und Pa. In der absteigenden werden wieder alle 7 Hauptnoten gespielt. Im Heiligen Buch der Sikhs, dem Guru Granth Sahib oder Adi Granth, eine Sammlung von Hymnen, finden wir den Raga Basant in einer Serie von 31 Ragas. Die Ragamalas, die indischen Miniaturzeichnungen, stellen Basant dar als den Sohn des Ragas Hindol. Zu den Ragamalas, den indischen Miniaturzeichnungen, verweisen wir auf eine unserer früheren Sendungen. Thank you. Erlebnis der indischen Klassik in ihrer Entstehung zu begreifen, sei uns vergegenwärtigt, dass Musik, vielmehr Klang, Nada, als eine universelle Schöpfungskraft verstanden wird. Der Natur der Musik wurde ein heiliger, ein gottähnlicher Zustand zugeschrieben, wie auch in der hinduistischen Mythologie die Menschwerdung durch unzählige Götter in Gestalt ihrer Avatare angenommen wird, die auf die Erde herabsteigen, ordnete man die Ragas in Geschlechtergruppen und Familienbeziehungen Parivara ein. Diese Clusterung spiegelt auch die Mann-Frau-Beziehung Nayaka, Nayika und ihre emotionalen Zustände wider, wie man sie durch die indische Poesie, Malerei und eben auch durch die Musik zum Ausdruck brachte. Im 16. Jahrhundert erschien das Raga-Ragini-System, das den modernen Raga-Klassifizierungen vorausging, die sich im 19. Jahrhundert etablierten. Besonders in der nordindischen Klassik, der Hindustani-Musik, fand das Raga-Ragini-System Anklang. Es wurde zur Zeit Tanzen dem Begründer der modernen Ragas am Hofe des Mogulherrschers Akbar im 16. Jahrhundert verwendet, war aber nicht von allen Schülern anerkannt. Im Ragatarangini, eine Abhandlung, die Lachana Ravi um 1160 nach Christi Geburt verfasste, werden im Detail verschiedenste Lieder im Maithila-Dialekt der Hindi-Sprache konkret in Bezug gesetzt zu der Vielzahl von männlichen Ragas und weiblichen Raginis, die sich regional unterschiedlich ausprägten. Es existieren 6 männliche Hauptragas: Bhairav, Malkauns, Hindol, Deepak, Sri und Mek. Ihnen werden jeweils 5 weibliche Raginis zugeordnet. Die Raga-Ragini-Gruppierungen besitzen jeweils 8 Kinder, Jungen wie Mädchen, Raga-Putras und Raga-Vattus. Somit umfasst dieses System 132 Raga-Skalen. Ergänzend zu unseren heutigen Hörbeispielen von 4 Hauptragas verweisen wir auf 2 Themensendungen: Malkauns, König der Ragas, und Mek Malha, Ragas im indischen Monsun. Sie finden diese Sendungen in unserem Online-Archiv. An Bedeutung gewann das Raga-Ragini-System und damit kommen wir auf unser heutiges Thema der antiken Ragas zurück, als man auf der Basis wissenschaftlicher Methoden die männlich-weiblichen Raga-Elemente in den Noten aufzeigte, die sogenannten Vadi-Samvadi-Swaras. Es gibt kaum ein passenderes Beispiel für einen antiken Raga und das Raga-Ragini-System als der mächtige und lebhafte Raga Deepak. Der Legende nach gelang es dem Hofmusiker Tanzen bis zu seinem Tode im Jahre 1586 unter der Herrschaft des Moguls Akbar mit der Gesangsinterpretation des Ragas Deepak Feuer zu entzünden. Deepak ist heute nahezu ausgestorben. Es gibt kaum Tondokumente von diesem energiegeladenen Raga. Umso bedeutender die folgende Aufnahme mit dem Sitar-Maestro Sujjad Hussain Khan aus der CD A Tribute to Tanzen, Deepak, A Raga Set Free aus dem Jahre 1999. Hussain Khan vermittelt uns die Schönheit von Deepak in dem langsamen Einführungsteil im Alap und im direkten Anschluss ein Chakalbandi, das indische Duettspiel mit der Chennai-Legende Bismillah Khan und dem Violinisten Professor V.G. Jock. Sie präsentieren Raga Todi, den Ragini zu Deepak. Dieser weibliche Raga enthält seinen Charakter aus der Beziehung zwischen der 2. abgeschwächten Stufe Komal Ri und gleichfalls erniedrigten 3. Stufe Komal Ga. Betont werden Ga und die 6. Stufe Da. In der aufsteigenden Skala wird die 5. Stufe Pa übergangen, während sie in der absteigenden Skala als Ruhepunkt, als Niyasa Swara von großer Bedeutung ist. Raga Todi findet sich auf einer Wiederveröffentlichung bei EMI India. Im Original eine Vinyl-LP aus dem Jahre 1965 von HVM, The Gramophone Company of India. Dude.